Jetzt kommen wir zu einigen Glanzentdeckungen, die unserem Kritiker gelungen sind, als er so fanatisch auf der Suche war. Nicht bloß zweimal, nein, gelegentlich sogar dreimal ist im Markus-Evangelium dasselbe Ereignis erzählt worden. Man muss nur wie Thiel den besonderen Blick haben, um unter der jedes Mal verschiedenartig gestalteten Situationshülle das identische Grundgeschehnis zu erkennen. Hören wir also: Nacheinander ist die Rede von drei Mahlzeiten, Markus 14. Das erste ist das Mahl in Bethanien, wo ein Weih den Heiland salbt. Die zweite Mahlzeit bringt die Ankündigung des Verrates. Die dritte ist das eigentliche Abendmahl. Für Thiel besteht intuitiv gar kein Zweifel, dass es sich hierbei jedes Mal um dasselbe letzte Mahl handelt, nämlich um das Passamahl. Ferner, wenn auch an drei verschiedenen Stellen, Markus 2,13, 4,1 und 6,34, von je einer Predigt Jesu am See erzählt wird, so muss doch nach Thiel angenommen werden, dass wir es mit einem Ereignis zu tun haben, das hier verdreifacht erscheint. Oder folgender Fall: Dreimal lässt der Evangelist Jesus den Jüngern sein bevorstehendes Leiden verkünden. Obwohl dies jedes Mal bei einer anderen Gelegenheit und in anderer Umgebung geschehen ist, liegt nach Thiel wiederum dasselbe Geschehnis zugrunde. Im Markus-Evangelium wird auch berichtet, dass Jesus nach seinem ersten Einzuge in Jerusalem zweimal des Abends zum Übernachten nach Bethanien zurückkehrte, um jedes Mal am anderen Morgen wieder nach Jerusalem hineinzugehen. Das stimmt historisch nicht, belehrt uns Thiel, denn Jesus sei in Wahrheit nur einmal nach Jerusalem gekommen und in den Tempel hineingegangen. Also liegt auch hier wieder eine Verdreifachung desselben Faktums vor. Der Leser wird kaum noch nach weiteren Verdoppelungen und Verdreifachungen Thielscher Entdeckung lüstern sein. Aber ihm wird sich inzwischen immer stärker die Frage aufgedrängt haben, warum wohl Thiel mit so heißem Bemühen nach Doubletten und gar nach Tripletten suchte. Weil er sich gezwungen sah, möglichst viele Wiederholungen zu finden, da er nur so in die Lage gesetzt wurde, seine Dreischichten-Hypothese mit den nötigen tatsächlichen Beobachtungen zu untermauern. Eine andere große Gruppe von Beobachtungen im Markus-Evangelium fasst Thiel unter der Rubrik Unstimmigkeiten zusammen. Diesmal muss man dem Kritiker in fast allen Fällen beipflichten. Denn zu diesen Unstimmigkeiten zählen jene uns schon bekannten Widersprüche, wie zum Beispiel Jesus der Menge öffentlich das Messias-Geheimnis verrät, das er eben erst den Jüngern geheim zu halten befahl. Markus 8, 30 und folgende. Derartige Widersprüche sowie logische und sprachliche Unwahrscheinlichkeiten hat man seit langem im Markus-Evangelium festgestellt. Thiel hat auch insofern ganz richtig beobachtet, als er darauf hinweist, dass manche Partien wie mosaikartig zusammengefügt erscheinen. Aus allen diesen Beobachtungen hat sich für Thiel eine Hypothese über den Aufbau und die Entstehung des Markus-Evangeliums herauskristallisiert, der man sicherlich nachrühmen kann, dass sie höchst originell ist. Ausschlaggebend waren bei der Konstruktion der These die Wiederholungen, und zwar die dreifachen Wiederholungen. Hierfür gibt es nach Thiel schwerlich eine andere Erklärung, als dass im Markus-Evangelium verschiedene Schichten ineinander geschmolzen sind. Und zwar beweist die Tatsache der dreifachen Wiederholungen eine dreifache Schichtung. Wie aber hält man diese drei Schichten auseinander? Sie sauber voneinander zu scheiden ist gar nicht so schwer, wenn man nur wie Thiel die Unstimmigkeiten recht zu nutzen weiß. Thiel versteht sich außerordentlich auf solche Kunst und sein größtes Können als Schichtenscheider hat denn auch ein erstaunliches Resultat hervorgebracht. Drei vollständige, stilistisch einwandfreie Unterevangelien treten im Markus-Evangelium in Erscheinung. Auf die bisher ins Dunkle gehüllte Entstehung des Markus-Evangeliums fällt damit plötzlich das hellste Licht. Nach Thiel hat man sich gemäß seiner Entdeckung der drei Unterevangelien die Entstehungsgeschichte des kanonischen Hauptevangeliums wie folgt zu denken. Der urchristliche Autor, den wir den kanonischen Markus-Evangelisten nennen, war in den Besitz von drei Evangelienschriften gekommen. Diese drei Unterevangelien wichen scheinbar fast durchgehend inhaltlich stark voneinander ab, obwohl sie im Grunde genommen nur unter verschiedener Vermummung die gleichen Begebenheiten berichteten. Unser urchristlicher Autor war nun leider nicht mit einem so scharfen geistigen Sehvermögen begabt, dass er die Identität der dreifach andersartig erzählten Ereignisse erkannt hätte. Er hielt in seiner Einfalt alles für grundverschiedene Begebenheiten, sogar die beiden Wunderspeisungen erkannte er nicht als Doubletten, obwohl gerade diese Berichte, da sie in fast allen Sätzen übereinstimmen, sich deutlich genug als Verdoppelung ausgeben. Wie schade, so sprach jener Urchrist zu sich selber, dass diese drei heiligen Schriften so isoliert in den Gemeinden umlaufen. Wäre es nicht eine lohnende und verdienstvolle Beschäftigung, die drei getrennten zu einer großen Einheit zusammenzuschmelzen? Gesagt, getan. Doch so ganz leicht war die Aufgabe nicht, denn unser Autor wollte die drei Unterevangelien nicht etwa hintereinander der Reihe nach abschreiben, sondern die Gesamtmasse so kunstgerecht ineinander schachteln, dass so etwas wie ein einheitlicher Guss entstünde, so belehrt uns Thiel.